Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 168 an Schiller. Es tut mir recht leid, dass ich Voß nicht sehe. Gute persönliche Verhältnisse sollte man ja nicht versäumen, von Zeit zu Zeit durch die Gegenwart wieder zu erneuern. Leider darf ich mich gegenwärtig nicht einen Augenblick zerstreuen. Der Roman ist so gut und glücklich im Gange, dass Sie, wenn es so fortgeht, heute über 8 Tage das 8. Buch erhalten können, und da hätten wir denn doch eine sonderbare Epoche unter sonderbaren Aspekten geschlossen. Grüßen Sie Vossen recht sehr und erneuern auch in meinem Namen ein Verhältnis, das seiner Natur nach immer besser werden kann. Sollten noch andere Gäste, wie ich nicht hoffe, gegenwärtig sein, so will ich für dieselben gleich ein Gastgeschenk eingelegt haben. Komm nur von Giebichenstein, von Malepartus, du bist doch Reineke nicht, du bist doch nur halb Bär und halb Wolf. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau und Schlegeln. Ich habe Ihnen viel zu sagen und werde es, wenn das Glück gut ist, gleich in solche Formen bringen, dass Sie es zu den Horen und Almanach brauchen können. Adieu. Weimar, den 18. Juni 1796. G. Fast hätte ich vergessen zu sagen, dass Richter hier ist. Er wird Sie mit Knebeln besuchen und Ihnen gewiss recht wohl gefallen.